Mal sehen, ob ihr den kennt. Ich flehe um Linderung für eure Schmerzen und dass ihr euch eint mit dem Herzen, auf das ihr schreitet, Zeit an Zeit in das Licht durch dunkle Zeit geworfen. Denn ein Joch ist schwer zu tragen, bewahret die Hoffnung an Lebenstagen. Freude wird mit jedem sein, wenn der Freiheit Wonne strahlt. Alle meint, Friede sei mit dir, mein Freund in Ewigkeit. Doch es geht zu streiten, stehst du bereit? Ziel mit uns, du schickst den Sieg. Kämpf für eine Welt, die das Leben verdient. Wo seid ihr? Ich will euch hören. Und auf die Brüder an meiner Seite, auf dass ich sicheren Weges schreite. Sie sind mein Obdach in so manch finster Nacht. Friede sei mit dir, mein Freund in Ewigkeit. Doch es geht zu streiten, stehst du bereit? Ziehe mit uns, du schenkst den Sieg. Das Leben verdient, doch so bewegt euch! Und ist die Welt im letzten Brande, ich geb nicht auf die edlen Bande.